Das ist keine Tarnung, denn Familie über allem, aber die Gesetze, die Schwachen sind verharmlos. Aber kommen in der Nacht und nehmen alles weg, das ist sicher keine Tarnung. Thank you. been, I've been, think, I've been.